Erster am Sonntag früh gehen die Frauen zum Grab. Sie haben gute Sachen für den Körper von Jesus dabei. Zweiter, sie sehen, dass der Stein vor dem Grab weg ist. Dritter, sie gehen in das Grab, aber der Körper von Jesus ist nicht da. Vierter, die Frauen wissen nicht, was los ist. Plötzlich stehen zwei Männer in hellen Kleidern bei ihnen. Fünfter, die Frauen haben Angst und schauen auf den Boden. Die Männer sagen, warum sucht ihr Jesus hier? Er ist doch nicht tot. Sechster, Jesus ist nicht hier. Er ist wieder lebendig. Denkt daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Siebter, Jesus hat gesagt, dass er sterben muss. Er hat gesagt, dass böse Menschen ihn töten werden. Aber er hat auch gesagt, dass er am dritten Tag wieder leben wird. Achter, die Frauen denken an die Worte von Jesus. Neunter, sie gehen weg vom Grab und erzählen alles den 11 Jüngern und den anderen Leuten. Zehnter, die Frauen sind Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus. Auch andere Frauen sind dabei. Sie erzählen alles den Aposteln. Elfter, die Jünger denken, dass die Frauen eine Geschichte erzählen. Sie glauben ihnen nicht. Zwölfter, Petrus steht auf und rennt zum Grab. Er schaut hinein und sieht nur die Tücher. Er geht nach Hause und wundert sich. Dreizehnter, am selben Tag gehen zwei Jünger in ein Dorf. Das Dorf heißt Emmaus und ist nicht weit von Jerusalem. Vierzehnter, die zwei Jünger sprechen über alles, was passiert ist. Fünfzehnter, während sie reden, kommt Jesus zu ihnen und geht mit ihnen. Sechzehnter, aber die Jünger erkennen Jesus nicht. Siebzehnter, Jesus fragt sie, worüber sprecht ihr? Die Jünger sind traurig. Achtzehnter, einer der Jünger, Kleopas, antwortet, bist du der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was passiert ist? Neunzehnter, Jesus fragt, was ist passiert? Die Jünger sagen, es geht um Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet und hat viele gute Dinge getan. Gott und alle Menschen mochten ihn. 20. aber die Priester und die Anführer haben ihn zum Tod verurteilt und gekreuzigt. 21. wir haben gehofft, dass er Israel retten wird. Aber das ist jetzt 3 Tage her. 22. einige Frauen von uns haben uns überrascht. Sie waren heute früh am Grab. 23. sie haben den Körper von Jesus nicht gefunden. Sie haben Engel gesehen. Die Engel haben gesagt, dass Jesus lebt. 24. einige von uns sind zum Grab gegangen. Sie haben alles so gefunden, wie die Frauen gesagt haben. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. 25. Jesus sagt zu ihnen, ihr versteht es nicht. Ihr glaubt nicht, was die Propheten gesagt haben. 26. der Retter muss leiden und sterben. Danach wird er in Gottes Herrlichkeit kommen. 27. Jesus erklärt ihnen, was in der Bibel über ihn steht. Er beginnt bei Mose und den Propheten. 28. sie kommen in das Dorf, wo sie hingehen wollen. Jesus tut so, als ob er weitergehen will. 29. aber die Jünger bitten ihn, bleib bei uns. Es wird schon dunkel. Da geht Jesus mit ihnen in das Haus. 30. Jesus sitzt mit ihnen am Tisch. Er nimmt das Brot, dankt Gott, teilt es und gibt es ihnen. 31. da erkennen die Jünger Jesus. Aber dann ist er plötzlich weg. 32. die Jünger sagen zueinander, war es nicht komisch? Als Jesus mit uns gesprochen hat, war es so, als ob unser Herz brennt. 33. sie stehen sofort auf und gehen zurück nach Jerusalem. Dort finden sie die 11 Jünger und die anderen Leute. 34. die Jünger sagen, Jesus ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. 35. die zwei Jünger erzählen, was auf dem Weg passiert ist. Sie erzählen, wie sie Jesus erkannt haben, als er das Brot geteilt hat. 36. während sie reden, steht Jesus plötzlich mitten unter ihnen. 37. die Jünger haben Angst. Sie denken, dass sie einen Geist sehen. 38. aber Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Warum zweifelt ihr? 39. Seht meine Hände und Füße an. Ich bin es selbst, fasst mich an. Ein Geist hat keinen Körper. Aber ich habe einen Körper. 40. Dann zeigt Jesus ihnen seine Hände und Füße. 41. Die Jünger können es immer noch nicht glauben. Sie sind sehr froh und wundern sich. Jesus fragt sie, habt ihr etwas zu essen hier? 42. Sie geben ihm ein Stück Fisch. 43. Jesus nimmt den Fisch und isst ihn vor ihren Augen. 44. Dann sagt Jesus. Erinnert ihr euch? Ich habe euch gesagt, dass alles passieren muss, was in der Bibel über mich steht. Das steht im Gesetz von Mose und in den Psalmen. 45. Jesus hilft ihnen, die Bibel zu verstehen. Er sagt, 46. Es steht in der Bibel, dass der Retter leiden und sterben muss. Aber am dritten Tag wird er wieder leben. 47. Den Menschen in allen Ländern soll gesagt werden, dass sie ihre Sünden bereuen sollen. Dann wird Gott ihnen vergeben. Das soll in Jerusalem beginnen. 48. Ihr seid Zeugen dafür. 49. Ich werde euch helfen, so wie mein Vater es versprochen hat. Aber bleibt zuerst in Jerusalem. Wartet, bis ihr Kraft von Gott bekommt. 50. Dann führt Jesus sie nach Bethanien. Er hebt seine Hände und segnet sie. 51. Während er sie segnet, geht er weg von ihnen. 52. Die Jünger gehen mit großer Freude zurück nach Jerusalem. 53. Sie sind immer im Tempel und loben Gott.